2 Stunden Radio Marabu Europe's Alternative Music. Ich freue mich auf ein tolles Interview. Linda Feller. Alternative Music. Wunderbare Agneta, back on your radio. Auch zurück im Radio, Linda Feller im Interview in den nächsten 2 Stunden. Und jetzt aber Happy New Year, ein fröhliches neues 2024.

deep, deep down, baby. 30 Minuten Music. be lonely. This is how it feels to be small. Feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. Feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all. Music. Let me tell you. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Put a little gold in the teeth and the fit good, so I took the doors out the deep. Okay, I see a brother holding your seat. No beef, but I'm trying to get the noise you release. Don't take my talking to your own. I can keep it chill like the Sauvignon Blanc. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend and you got the wrong song, baby girl, what's good? What's with ya? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You want me, go figure. To the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. You my little boo thing. So I don't give a hoot what you do, say girl, I know. You a little too tame. I be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. Paul Russell, Phil Hendrix. Wir hatten Inspiral Carpets aus den frühen 90ern, L.A. Priest, Eliza Rose, David Guetta, ABBA und Agneta, jetzt Linda Feller. Radio Matador. Your Alternative Music. Ich treffe mich mit Country Lady Linda Feller. Wir haben übrigens zwei Hunde dabei. Falls mal was bellt, dann ist das hier dabei. Das sind meine Fellkinder. Hallihallo. Also, dann seid ihr alle drei begrüßt hier in unserer Sendung. Es gibt eine aktuelle Single von dir, die Hoffnung lebt zuerst. Ich verstand den Titel so ein bisschen als Reflexion auf die letzten einschneidenden Jahre. Bezogen auf die Jetztzeit für dich als Künstlerin, haben sich Hoffnungen erfüllt? Ja, ich bin ja ein positiver Mensch. Du hast gemerkt, ich habe jetzt ein bisschen mit der Antwort gezögert. Bei mir ist jeder Tag voller Hoffnung. Weil ich bin absolut positiv und selbst aus manchen negativen Dingen ziehen wir ja immer was Positives für uns. Also ich bin immer voller Hoffnung. Naja, und auch negative Dinge können ja zumindest dann im Ernstfall Anlass nehmen für Humor. Richtig, absolut. Humor, Satire und vor allem oftmals über die Jahre hinweg, also dann in die Vergangenheit geschaut, da hat man so negative Dinge, über die man heute lachen kann. Weißt du? Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist gut. Wenn du auf der Bühne stehst, ist für die Leute eigentlich wieder Normalität oder nimmst du Sorgen wahr? Ja, ich nehme Sorgen wahr. Das ist... du sprichst wahrscheinlich jetzt die Realität, wieder Realität auf die Corona-Zeit an. Ja, allgemein, also die Leute betrifft ja vieles im Moment. Ne? Es kommt ja vieles zusammen, bis zur Heizung, wer jetzt ein Haus hat. Ja. Genau, das meinte ich, dass die Corona, das Ding ist jetzt um, aber uns haben ja viele Dinge eingeholt und die Menschen sind verständlicherweise verunsichert und im Gegenteil, nicht nur verunsichert, verunsichert wäre ja schön, die haben richtig Existenzängste. Sind sich deren wahrscheinlich sicher, ja, verunsichert wäre ja schön, stimmt. Ja. Es werden in den kommenden Monaten, hast du schön gesagt, es werden in den kommenden Monaten neue Titel von dir erscheinen. Die Musik, das hast du mir schon erzählt, die kommt zum Teil aus Nashville, wird so zum Teil produziert. Was können deine Fans erwarten? Eben ganz viel Nashville. Tolle Musiker, die einen Mega-Job gemacht haben. Es sind fröhliche Titel, wie ich ja schon eingangs erwähnte. Immer in der Hoffnung, immer in dem Positiven. Also es wird eine Scheibe werden, bei der mit Sicherheit hat man Sorgen oder Ängste, weißt du, oder auch eben man ist traurig oder gar verzweifelt. Haut die Scheibe rein und der Alltag wird euch versüßt. Okay. Warum eigentlich in den USA produzieren? Liebst du die USA? Ich habe hier zunächst geschrieben, den US-amerikanischen Hegemon, so sage ich es immer, aber mit den Augenzwinkern. Also, ja, du weißt ja, und mittlerweile wissen das auch die Mehrheit der Menschen rund um den Erdball. Also, so schön ist nun USA auch nicht. Da ist auch mächtig die Kacke am Dampfen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, darfst du. Aber ich liebe eben die Country Music und ich liebe sie deshalb, weil in den Texten, in den allermeisten Fällen, werden Geschichten erzählt. Und musikalisch gesehen kannst du in der Country Music alles machen. Weißt du, vom Rock'n'Roll bis richtig Hardrock. Ich sag mal so, für die Deutschen auch... ist ja viel Schlager dabei, ein Bett im Kornfeld und Bellamy Brothers. Love is like a butterfly. Ja. Schöne Titel von Dolly Parton, die von Nana Mouskouri auf Deutsch gesungen wurden. Und die meisten, es gibt so viele Titel, ich erinnere gern auch an den Ray Stevens Titel. Wie heißt der nochmal? Turn Your Radio On oder Rocky und so, wo viele noch heute glauben, es wäre ein Schlagerhit, aber kommt natürlich eindeutig aus dem Bereich der Country-Musik. Und deshalb gehe ich eben gerne nach Nashville, weil die wissen, die haben das einfach im Blut, weißt du, wie man ihre Musik locker und so lässig spielt. Wir Deutschen sind ja mehr so Bumsfallerer, du weißt, was ich meine. Der Marsch. Ja, genau, der Marsch. Auch im Techno ist viel Marsch. Also ich bin auf jeden Fall ein großer... Auch im Techno ist viel Marsch. Und wenn du das dann sagst, wenn so beim Techno, mein Techniker, der Bernd, der arbeitet ja mit ganz, ganz vielen Gruppen zusammen, auch als Techniker. Ist ja logisch. Mit vielen Bands, mit den verschiedensten musikalischen Richtungen und natürlich auch Fachsimpeln mit Kollegen. Und dann sagt er auch immer, ja, mit eurem Techno, es ist im Prinzip Marschmusik. Und dann gucken die auch immer ganz verzweifelt, was? Was will er uns sagen? Aber es stimmt. Was ja in Amerika interessant ist, also ich freue mich immer, wenn ich amerikanische Künstler interviewe. In der Regel sind das die professionellsten und angenehmsten. Auf jeden Fall sind das total nette Leute. Und was man natürlich auch sagen muss, Country hat sich dort sehr, sehr viel weiterentwickelt in den 70er Jahren. Du hast ja ein paar Beispiele genannt, schafften es so Country-Hits wie Rocky oder auch Dolly Parton oder Linda Ronstadt, schafften es ja auch in die Pop-Hitparaden. Das hat sich jetzt völlig erledigt, aber in den USA gibt es eine sehr breit gefächerte Country-Szene. Auch im Radio gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Formate, also Classic Country, Gold Country und dann natürlich Modern Country. Und da wäre nach heutiger Einschätzung Bon Jovi eindeutig Country. In den USA. Ja, hast du recht. Na du, schön, dass du das mal ansprichst. Das machen nämlich die wenigsten, wenn ich Interview mache. Also, wie sich der Deutsche die Country-Musik vorstellt, das sind sowieso, also, und der Deutsche erfindet das auch. Weil, da habe ich auch schon Diskussionen geführt, wo die dann, der Deutsche will erzählen, was eigentlich Country ist, weißt du? Und wunderschön, wie du jetzt darauf lachst und so. Also, das sind völlig 2 Paar Schuhe. Wir wollten ja auch Winnetou erzählen. Ja. Genau. Aber du, und zwar, ich darf gar nicht so viel verraten, also im Bereich Winnetou, ich kannte mich bis dato auch nicht so richtig aus. Und Tatsache, der Schreiber von Winnetou, Karl May, der war ja nie dort. Und, nee. Ja, und was mich jetzt absolut verblüfft, ich weiß jetzt blöderweise den Namen nicht. Wenn man echte Indianer fragt, weil ich war jetzt gerade bei einem Meeting, weil wir haben so ein Projekt vor, und dann erzählte man mir das, wer ist wirklich der historisch bekannteste Häuptling? Weißt du, wer das ist? Ich glaube ja, aber den Namen fällt mir jetzt auch nicht ein. Der Sitting Bull oder ja, so. Ja, das glauben wir. Wir Deutschen. Aber in Wirklichkeit ist es der nicht, sondern ein anderer, dessen Namen ich nicht weiß. Und jetzt kommt's. Der Karl May, entweder hat er das irgend über welche Quellen, weißt du, von Außerirdischen oder anderen übertragen bekommen. Er war ja nie dort. Der wirklich historisch dessen Namen ich nicht weiß, am wichtigsten ist dieser Häuptling im echten Leben. Der hatte tatsächlich wie Winnetou auch diese 3 Freunde. Und das ist ganz erstaunlich, die Parallelen zum Buch, zum Echten. Das ist wieder ein ganz anderes Interview. Kommen wir ja vom 100. ins 1000. Ja, genau. In diesem Interview soll es um dein Leben gehen. Bekannt geworden bist du in den 80er Jahren in der DDR, natürlich mit Schlagerhits. Das war damals so, da hat man Schlager gesungen. Aber du warst auch vorher schon Country-Lady, bist auf einer Country-Platte mit einer Band drauf gewesen. Ja, und entdeckt hatte ich ja Muck, über den sprechen wir dann gleich noch. Aber es gab eine lebhafte Country-Szene in der DDR, daran erinnere ich mich auch. Die spielte eher traditionellen Country. Wie hat sich denn das so mit der Freundschaft zur Sowjetunion so ein bisschen vertragen, als du so als junges Mädchen angefangen hast, Country zu spielen? Mit der Freundschaft der Sowjetunion. Also, ich bin ja ein Drini. Weißt du, was ein Drini ist? Nee. Es gibt einen wunderschönen Film, der ist schon uralt. Und da geht, ich glaube, der heißt Die Borger. Die Borger von Borgen. Also du borgst mir was. Ja, und ja. Das sind alles kleine Menschen mit rotem Haar. Und die wohnen bei uns in den Häusern, in den Wohnungen. Und das sind nämlich die, wenn dir was fehlt, die sich das ja nur borgen. Und darüber gibt es einen wunderschönen Film. Und das sind die Drinnis, weil draußen die Welt so gefährlich ist. Und ich bin so ein absoluter Drinni. Ich habe auch nie was mitgekriegt. Ich war auch nie an der Trasse. Ich habe auch nie was mitgekriegt von irgendwie Stasi oder so. Nee, das nicht. Aber Schule ja doch zumindest, ja. Also Schule warst du doch auf jeden Fall. Boah, ja, ich war da nicht so interessiert. Aber wie kam dann der Country zu dir? Ganz einfach. Wie du sagtest, Muck hat den ersten Titel für mich geschrieben, produziert, arrangiert. Für seine Sendung damals Sprungbrett. Richtig. Und das war Anfang 85. Und Ende 85, das war nur dem Zufall geschuldet. Es wurde In dem letzten Viertel des Jahres 1985 wurde durch Biene Albrecht, der war den kenne ich. Den kennst du, Biene. War ja auch bei Texas Lightning, aber zuvor war er unter anderem bei der Plattenfirma Amiga. Und sein großer Traum war es, einmal eine Country-Scheibe zu produzieren. Und wie du gerade ansprichst, so einfach war das ja nicht. Und er hat geackert und geackert, Jahr über Jahr, um das irgendwie durchzuboxen. Sprich, im letzten Viertel von 1985 hat er das geschafft. Und es war alles schon produziert. Wir schreiben jetzt Dezember 1985. Und mein erster Mann, Benno vom Cantus Chor, die waren da verpflichtet und haben für diese Produktion die Chöre eingesungen. Und also gesagt, getan. Und in der Nacht, irgendwann im Dezember, früh zwischen 3 und 4, kommt Benno mit Ecke Krämer, hat das alles arrangiert und war der musikalische Leiter dieser Produktion. Er war Bassist, hat auch alles eingespielt, kam die früh nach diesem Einsing vom Cantus Chor: Du steh mal auf, du musst morgen zu Amiga und musst einen Titel von Dolly Parton einsingen, egal wie, Hauptsache das ist drauf, weil der eine Titel hat gefehlt. Und wäre der nicht besungen worden, weil eine Sängerin, die hat gesagt, nö, du, das kann ich nicht, mache ich nicht, die hat dann irgendwie Schiss gekriegt, dann wäre die ganze LP-Produktion ins Wasser gefallen. Und dann hat Ecke gesagt, ist ganz egal, wie das klingt, Hauptsache, du singst was drauf. Und dann habe ich die Kassette früh um 4 reingesteckt und dann habe ich so, he lived by the apple orchard in this little orchard, Jack, his name was Jackson Taylor, but they called him Apple. Ich dachte, ach, um Gottes Willen, das schaffe ich nie. Und dann habe ich mich hingesetzt, natürlich, ich hatte kein Englisch in der Schule, und habe mir das irgendwie phonetisch abgeschrieben und habe das draufgesungen. Und da war ich praktisch bei der Country Band. Und dann hat Ecke gesagt, Mensch, willst du nicht bei uns als Sängerin bei Country und Co. einsteigen? Und so hat alles begonnen. Die Platte war ja auch ein Riesenerfolg gewesen. Ich erinnere mich noch sehr, sie überall stehen. Was ich interessant fand, dass man Country in der DDR dann auch eher so traditionell gesungen hat, also nicht so zynisch wie im Italo-Western zum Beispiel, wo Schauspieler eigentlich Raffaletti, Canoletto hießen und dann auf der Leinwand Wilson Gunsmoke, wo dann alle böse waren, weißt du, und am Ende alle gestorben sind, ne? Ja, so traditionell gesungen. Ja, richtig. Aber Muck zu Muck möchte ich noch was fragen. Der hat ja auch mal Country unter einem ähnlich lustigen Namen aufgenommen. Das war lustig. Ja, genau. Tommy Reiker. Da habe ich in Mainz zu dem Zeitpunkt gelebt. Und dann kriege ich Post von Muck. Ich gucke da rein. Dann sehe ich, dann hat er mir so eine Single, weißt du, Tommy Reiker. Ich habe gesagt, was macht er denn jetzt? Das war lustig. Genau. Da möchte ich jetzt fragen, wie geht's ihm? Sehr, sehr gut. Muck geht es gut. Ich habe noch gestern mit ihm gequatscht. Der ist zurzeit in Schweden und lässt es sich gut gehen. Er liebt ja Schweden, seine Familie alle, die lieben Schweden über alles. Ja, Muck geht's gut. Ich erinnere mich an die Sprungbrett-Sendung damals. Du noch ganz, ganz jung. Und auf jeden Fall wollte Muck deine Stimme präsentieren. Deine einzigartige Stimme. Jetzt habe ich mir natürlich so wie ich drauf bin, gefragt. Also wenn ich dich jetzt frage, ob du jetzt einen Jodler machst, jetzt hier live, machst du den mir? Na, aber. Ich will einen Jodler, so wie damals in Sprungbrett. Und jetzt müssen wir dazu sagen, der Jodler ist auch in dem Fall, wo wir jetzt gerade sitzen, berechtigt. Wir sitzen nämlich mitten im Thüringer Wald. Genau. So, Leute. Linda Feller hier in der kleinen Audiodatei auf Radio Marabu auf DDR1 und wir spielen jetzt Titi, Hoffnung lebt zuerst. Als nichts mehr lief und nichts mehr ging, als unser altes, schnelles Leben plötzlich in den Seilen hing, da hielt uns nur die Hoffnung wach. Wir hatten nichts mehr in der Hand, als nur die Taube auf dem Dach. Oh, oh, oh, oh. Die Hoffnung lebt zuerst. Sie streckt die Hände aus und lockt uns dahin, wo die Wolken offen stehen. Die Hoffnung hört nicht auf, geht Schritt für Schritt voraus. bis wir am Ende in den weiten Himmel sehen, die Hoffnung lebt zuerst. Sie streckt die Hände aus, denn nichts mehr läuft und nichts mehr geht, wenn uns mit einem Mal ein gnadenloser Wind entgegenweht, dann werfen wir den Mut nicht hin. Vielleicht wird das für uns zuletzt ja noch ein Tag zum Niederknien. Die Hoffnung lebt zuerst, sie streckt die Hände aus und lockt uns dahin, wo die Wolken offen stehen. Die Hoffnung hört nicht auf, geht Schritt für Schritt voraus, bis wir am Ende in den weiten Himmel sehen. Die Hoffnung lebt zuerst. Sie streckt die Hände aus. Linda Feller zu Gast. Deine musikalischen Anfänge, Thema 1. Ja, was waren so deine ersten musikalischen Eindrücke? Ich sag mal vorher, einen ersten musikalischen Eindruck von mir, einen ganz schrecklichen, meine erste Single, die ich geschenkt bekommen habe, waren die Schlümpfe mit Willi Willi. Aber wie war es denn bei dir? Bei mir war es sehr, sehr geil. Dadurch, dass ich ältere Geschwister habe und die haben natürlich geile Musik gehört, also ich bin mit James Taylor groß geworden. Ich sehr gut. Liebe James Taylor. Ja, das war alles so meine Richtung. Ja, da ist ja der Weg zum Country so ein bisschen vorgezeichnet gewesen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, du hast recht. Darüber habe ich nie so drüber nachgedacht. James Taylor hat ja auch in der Vergangenheit auch mit Alison Krauss zusammen was gemacht und so schöne Dinge. Ja. Die Gattin von Robert Plant, ne, von Led Zeppelin, der hat ja mit ihr auch großartige Platten gemacht. Richtig, die sind ja auch auf Tour. Sind auch sehr erfolgreich und da gibt es diesen schönen Satz, der Albtraum des Gitarristen Page von Led Zeppelin ist die erfolgreiche Karriere von Robert Plant und Alison Krauss. Wirklich? Ja, das gibt es. Aber deine ersten Auftritte, wie ging denn das so los? Wie das losging. Und zwar gab es ja in der DDR, wenn sich bestimmt noch viele daran erinnern, gab es immer im Februar das Fest der jungen Talente. Ja. In der Schule. Kannst du dich erinnern? Natürlich, natürlich, ja. So. Hab's moderiert. Nein, wirklich. Und ich glaube, das fing ja erst mit der 5. Klasse an. Also nicht in der Grundschule, mit der 5. Wir waren in der 5. und wir saßen im Klassenraum, ich weiß das immer noch. Wir bekamen eine Lehrerin, Marion Heller, unsere Frau Heller, die kam frisch vom Studium, war eigentlich nicht so viel älter wie wir. Und die erklärte uns das dann alles. Also es gibt das Fest der jungen Talente und da muss jede Klasse irgendwie was machen und so. Und alle haben mich angeguckt. Ach, die singt was, weil ich immer gesungen habe. Ja, und da habe ich gesungen. James Taylor. Ich glaube Fire and Rain. Oh, das ist schön, ja. Ja, genau. Und da habe ich das Original abspielen lassen mit meinem Mikrofon und habe drüber gesungen. Und da habe ich den ersten Platz gemacht. Yippie-yay. Gratuliere. Ja, und dann ging es weiter. Das war ja also Schule. Und dann durfte ich nochmal in Erfurt singen, weil ich das Kreis gewonnen hatte und dann auch nochmal in Erfurt. Und das war ein Ding. In diesem riesengroßen Kino. Ich glaube, das war nicht unweit vom Bahnhof. Da war das, glaube ich, Alhambra, ne? Das war die Fischgaststätte oben drüber, kann das sein? Das nicht. Also als Kind, mich hat die Fischgaststätte bestimmt nicht interessiert, weißt du? Aber in dem Kino habe ich tatsächlich meine ganzen großen Filme gesehen. Ja, dieses Kino... Ich komme ja aus Erfurt, ja. Ach, du bist eine Buffbohne. Eine Buffbohne, ja. Ja, und für mich war dieses, ich weiß nicht, gibt es das Kino noch? Nein, das gibt es leider nicht mehr, die Fischgaststätte auch nicht, da war ich immer mit meiner Mutter. Und ich weiß, im Kino, in diesem Kino habe ich Jenseits von Afrika gesehen und er hörte nicht auf, der Film hörte nicht auf. Und du musstest bestimmt Urlaub. Robert Redford ist ja toll, Meryl Streep auch toll, aber er hörte nicht auf. Ja, und bei mir war das wirklich, für mich war das so riesig. Und dann rief man meinen Namen auf und ich ging dahin und ich war ganz alleine. Und für mich waren das Massen von Menschen. Das waren für mich bestimmt gefühlt 500.000 Menschen saßen da. Ja. Weißt du, was in dem Kino schön war? Da hat vor dem Film auch ein Pianist echt noch gespielt. Ach, wirklich? Ja, ja, ja, also das ist natürlich, das ist... Das ist Kultur. Ja, das ist Kultur, auf jeden Fall. Und was du ja im Prinzip jetzt zwar nicht direkt, aber indirekt gesagt hast, es fand dann eine gewisse Förderung statt, wenn man jetzt irgendwo mal gezeigt hat, dass man was kann. Das war bei mir durchaus auch so. Dann fanden sich in der Regel auch Lehrer, zum Teil Lehrer, die gar nicht so viel älter waren wie wir, die einen unterstützt haben ein bisschen. Also mich haben sie dann so ein bisschen in den Kulturbund geschoben, in den Jugendabteilungen vom Kulturbund. Und dort habe ich gewirkt. Weißt du, was mein Übel war? Und zwar, also dem Publikum hat das immer mega gefallen. Aber die, die das Sagen haben, haben gesagt, das ist alles schrecklich. Amerikanisch. Ich sage dir, naja, weil ich wahrscheinlich durch James Taylor, wenn du das immer hörst, du hast da eine andere, du singst das anders. Ich weiß noch, unser Musik- und Mathelehrer, Herr Igel, das war ein ganz, ganz lieber. Und dann sah ein Knab ein Röslein stehen. Oh ja. Und singen und so. Und ich habe das wahrscheinlich nicht so phrasiert, wie er das wollte. Und dann sagte er, ah nee, das ist alles so schrecklich. Setz dich hin. Ich weiß, dass du es kannst. Ich habe mein Englisch, muss ich aber auch sagen, zum guten Teil durch den AFN gelernt, der ja aus Hessen rüberstrahlte, aus Frankfurt auf Mittelwelle. Also daher kenne ich natürlich auch die US-amerikanische Musik. Beim Kino habe ich immer großen Abstand gehabt zu den Amerikanern, aber bei der Musik natürlich auch. Also James Taylor oder auch John Mayer und Dave Matthews mag ich sehr. Ja, liebe ich, genau, auch von den jüngeren Künstlern noch. Gelernt hast du dann aber Kundendienst bei der Handelsschule? Ja. Und das nur aus, du weißt ja, 1. September fing ja alles wieder neu an. Und die Sommerferien, die gingen sehr schnell vorbei. Sehr, sehr schnell. Ich habe immer gesagt, ich will Musik machen. Meine Mutter, ja Kind, das geht nicht so einfach. Und jetzt musst du noch wissen, meine Schulkameraden hatten zu meiner Schulzeit, 10. Klasse, eine Kassette zu Muck geschickt. Ah. Ich wusste das auch nicht. Und jedenfalls, jetzt kommen wir auf deine Frage zurück. Und es war dann schon Anfang August, um Gottes Willen. Und wie hieß denn das nur? Nicht Arbeitsamt, was gab es denn da bei uns? Es gab ja, so Vorbereitung, Berufsberatung und so weiter. Berufsberatungszentrum. Ja. Mensch, wie schnell man vergisst. Ja. Und jedenfalls, und meine Mutter, Kind, du musst jetzt was machen. Und wie gesagt, es war schon Anfang, Mitte August. Am 1. September ging ja alles neu los, Schule, Lehrzeit und. Und dann bin ich dahin nach Gotha und dann haben die gesagt, ja, es war reichlich spät. Hier gibt's keine Lehrberufe mehr. Sie hätten schon lange ihren Lehrvertrag in der Tasche haben müssen. Und da habe ich gesagt, na, was kann ich denn dann hier machen? Ja, das Einzige, was ich Ihnen noch anbieten kann. Und da habe ich gesagt, gut, okay, dann mache ich das. Und in der Lehrzeit kam dann, jetzt reden wir von Anfang, April, Mai 1985, also ich war dann schon im zweiten Lehrjahr, bekomme ich Post und ich schwöre dir, das stimmt. Und wenn du jemals mit Muck ein Interview machst, frage ihn, er leugnet es, aber ich sage dir, es stimmt. Pass auf jetzt, bekomme ich Post, das war eben wie gesagt so April, Mai 85, ich öffne das, Hartmut Schulze-Gerlach, dann öffne ich den Brief und dann steht da, aus mir unerklärlichen Gründen erreicht mich deine Kassette erst heute, 2 Jahre später. Und er leugnet das. Hast du immer noch den Wunsch, beruflich Musik zu machen, dann ruf mich bitte an. Da habe ich dann, wir mussten ja in jeder Abteilung sein, da war ich in der PGH Elektronik in Gotha. Und da bin ich in der Pause, wir hatten ja geschlossen, diese Mittagspause, bin ich nach oben, da war eine, wie heißt denn das nochmal? Wo man anrufen kann, Telefonzelle, bin ich in die Telefonzelle, habe diese Nummer aus dem Brief gewählt und dann, Schulze-Gerlach, ich war steif, ich war total steif, ich konnte nicht antworten, Schulze-Gerlach, so, und dann nahm alles seinen Lauf. Das ist interessant. Da ähneln sich unsere Geschichten übrigens auch. Ich habe eine belanglose Behinderung, einen Klumpfuß gehabt und wusste auch nicht so recht, was ich machen wollte. Wollte eigentlich was Künstlerisches machen und wollte eigentlich zu Jugendradio TT64 als Moderator. Hatte auch schon ein paar Kontakte und alles. Und dachte mir dann auch, man muss ja irgendwas lernen. Ne? Du kannst das ja nicht so einfach studieren. Und mir wurde dann auch über das Berufsberatungszentrum, aber Abteilung Behinderte, Abteilung mit Klumpfuß, wegen, ja, da gab es dann bestimmte Förderungen. Und da wurde mir... wir waren zumindest dann alle mehr oder weniger behindert in der Klasse. Zumindest die Jungs, die Mädchen nicht. Und so bin ich dann zur staatlichen Finanzrevision gekommen, praktisch. Oh. Fachschulstudium in Gotha. Und da werden wir uns dann vielleicht irgendwann in Gotha begegnen. Dort habe ich auch Disco gemacht. Ich bin Jahrgang 71, ein paar Jahre jünger, ja. Und da war, wie gesagt, Fachschul-Willi Rumpf unten am Bahnhof in der Schule. Und ja, so war das bei mir im Prinzip. Bin ich dann über diesen Weg da reingekommen und habe das an sich auch nicht bereut. Ich hätte dann Kombinate geprüft. Ach so, du hättest, ach, finanziell? Mit strengem Gesicht, ja. Ach so, zu sagen, ihr habt euren Plan nicht erfüllt. Nee, das nicht. Ich hätte in den Konten geschnüffelt, ob sie irgendwelches Geld irgendwohin transferiert. Genau. Jetzt kommen wir aber zur Geschichte mit Muck. Wir spielen erstmal den ganzen Tränen. Jan, aber der ist nicht von Muck. Das erzähle ich dir später. So machen wir's. Ausgebrannt, aber du gibst dich nicht preis, malst dein Gesicht so wie jeden Tag, nur dass es ja niemand weiß. Lachst mit den anderen und trinkst viel zu viel, tanzen bis alles sich dreht. Und je du dich fangen kannst, ist wieder alles zu spät. Du hast gerade schon angedeutet, da kommt eine Geschichte dazu. Ich sag mal auf jeden Fall, dieses Lied war hoch platziert in den Wertungssendungen, wie wir damals gesagt haben. Aber jetzt die Geschichte zu dem Titel. Und mit diesem Titel bekam ich meinen ersten Bon. silbernen Bong. Richtig, der silberne, der aber der erste Preis war. Habe ich auch nie verstanden, aber egal. Kurzum, dieser Titel ist geschrieben, produziert und arrangiert von Peter Paulig. Ah, von Peter und Paul. Ja, richtig. Und du musst dir jetzt folgende Situation vorstellen. Ich glaube, von wann ist denn der Titel? Ich weiß es gar nicht. 85, 86? Ja. 86, glaube ich, irgendwie um die Drehe. Und ich stehe in meiner Küche in Berlin-Karlshorst. Und sag ich mal, das war nicht unweit vom Rundfunk, Nepalstraße. Und im Rundfunk wurden ja auch viele Sachen produziert, auch gerade im Bereich des Schlagers. Und unter anderem war zu demselben Zeitpunkt, in dem ich in der Küche stand, war Peter Paulig im Rundfunk. Und es geht das Telefon, du sag mal Linda, du wohnst doch hier in der Nähe vom Rundfunk. Ja, kannst du mal schnell vorbeikommen? Ja, kann ich, was willst du denn? Ja, ich habe jetzt hier den Titel fertig und der war nicht für mich. Und die Sängerin schafft die Höhe nicht. So eine Scheiße. Was mache ich denn nun? Und ich habe aber nicht mehr viel Zeit, weil das, die Zuhörer müssen das, ihr müsst das jetzt natürlich wissen, dass das eingetaktet war. Und wenn du eben deinen Zeitplan nicht eingehalten hast, dann hast du Pech gehabt. Dann war der Titel verloren, dann war es für umsonst produziert. Und dann sage ich, ja Peter, wie stellst du dir das vor? Ach, das, wir machen das schon. Du kommst einfach her, ich sing dir jede Zeile vor und du singst die nach. Und genau so haben wir das gemacht und Peter hat gesagt, wie schon auch erwähnt mit dem Titel von Dolly Parton, mit dem Applejack, egal wie, sing den einfach drauf, Hauptsache ich hab den und dann kann der gespielt werden, weil, da muss man jetzt auch nochmal dazu sagen für die Hörer, damit haben ja die Künstler und beziehungsweise die Komponisten und Texter auch, das war ihr Brot, damit haben die ja ihr Geld verdient und so war das. So kam dann dieser Hit zustande, der wirklich ein großer war in der DDR. Hast du dann noch weitere Produktionen gemacht? Eine LP gab es ja nicht von dir zu DDR-Zeiten. Aber gab es denn dann eigentlich auch Produktionen mit Muck noch zu DDR-Zeiten? Nein, das gab es nicht. Ich habe dann von Muck noch mal, komm doch mit in den Thüringer Wald. Ja, Mensch. Wandern mir mal, fällt mir da ein. Das ist von Muck. Das ist von Muck. Und Muck hat für mich geschrieben, komm doch mit in den Thüringer Wald. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Wo das Echo halt, da, da, da, da, da. Oder irgendwie sowas. Und dann ging's, juhu. Oder das sind wir beim Jodeln. Das ist so lustig, wenn man sich das überlegt, was man alles gemacht hat. Ja, so. Also ich sage ja manchmal, wir haben ein großes Archiv mit alten Fernsehsendungen, auch Sendungen wie auf Schusters Rappen zum Beispiel, die heute gar keiner mehr kennt und natürlich auch Schlagersendungen. Wenn man die sich heute manchmal anschaut, hat man das Gefühl, das ist 300 Jahre her und nicht 30. Ja, das ist Wahnsinn, was man da alles, auf was man da so gekommen ist, was man da, auch die Regisseure, was haben die sich manchmal dabei gedacht, weißt du? Ah, oh, Wahnsinn. Aber es ist gut, dass man darüber lachen kann. Das ist gut, das ist wichtig, auch dass man sich daran erinnert. Du hast 1988 dann aber die DDR bereits verlassen, bis bei einem Auftritt in der Schweiz, du durftest dann in die Schweiz. Ja, warum, sage ich erstmal? Warum ich dort in der Schweiz war? Na, das war ein Auftritt, ein Country-Festival, aber warum bist du dort geblieben? Eigentlich bin ich, oh, jetzt hört ihr meine Fellkinder. Jetzt hören wir die Hunde, ja. Die Fellkinder, die spielen nämlich, die musste ich mitnehmen, weil der Kindergarten zurzeit geschlossen hat, wegen Urlaub. Und jedenfalls war es so, also in Anführungsstrichen da geblieben. Ich sage jetzt keinen Namen. Wir hatten einen Kollegen, von dem wusste ich, dass der eben sehr in der Stasi, mit der Stasi verbandelt war. Und leider, das war nicht das Problem, sondern das Problem war das, dass er leider zu seinem Gunsten, wenn es ihm dienlich war, sehr viel gelogen hat. Ja. Und das war, ich kürze das Ganze ab, in der DDR, in Berlin zumindest, waren die Hotels im Vorfeld über Jahre hinaus ausgebucht. Und meine Mutter hat mich gefragt, wenn ihr in die Schweiz fahrt, dürfen wir da eine Woche mit meinen Freunden bei euch in der Wohnung sein? Wir wollen uns mal Berlin angucken. Ja, natürlich, gesagt, getan. Wir nehmen den Grenzübergang Eisenach und hatten Zwischenstopp in Mainz, bei damals meinem Schwager in Mainz. Wir mussten das Auto wechseln, weil der Wartburg kaputt war. Bis in die Schweiz hätte der das nicht geschafft. Und dann rufe ich meine Schwester hier in Ortruf an und frage, da waren wir gerade mal zwischen 6 und 8 Stunden aus der DDR, rufe meine Schwester an, ist denn die Mutti gut zu Hause angekommen? Und dann sagte sie, ach, hör bloß auf, die haben deine Wohnung versiegelt, die haben Zug zurückgenommen. Aha. Und dann wusste ich ganz genau, wer weiß, was der, es muss ja von irgendwoher kommen. Und zumal mein Visum ging bis zum 11.11. Ja, zum Karneval. Ja, ja. Und dann dachte ich, wenn da jetzt irgendwelches Zeug in die Welt gesprüht worden ist, irgendwelche Lügen oder man was erzählt hat und die nehmen mich dann fest und ich bin in der Beweispflicht und keiner glaubt mir. Ja, das ist natürlich eine interessante Geschichte. Da gibt es ja so viele Geschichten und die sind natürlich klar von den einzelnen Charakteren auch abhängig. Der eine hat gelogen, der andere weniger und da ist da diese Unsicherheit. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, wie hast du dann die Wende erlebt? Du warst ja dann in Mainz, denke ich mal. Hört ihr uns jetzt hier lachen? Hier drehen meine Fellkinder drehen hier völlig durch. Ja, sie drehen gerade durch. Sie fühlen sich hier so wohl. Also ich habe die Wende in Mainz erlebt. Meine Tochter war da gerade ein halbes Jahr alt, 89. Es war der Geburtstag auch meiner damaligen Schwiegermutter. Die waren alle in der Gaststätte, haben gefeiert. Ich war allein zu Hause und ich habe den Fernseher laufen. Dann dachte ich, was ist denn das? Mit den Nachrichten und so. Und dann habe ich angerufen in der Gaststätte in Weißenau und habe gesagt, Leute, die Grenzen sind offen. Die was? Ei, freilich, babbelt doch kein Scheiß. Das kann doch gar nicht sein. Meins, ja. Ja, und die haben gedacht, ich verkackeier die. Ja, und alles andere, das wissen wir ja, wie das alles so dann seinen Lauf nahm. Grisos und Handkäse mit Musik in Mainz. Genau, Handkäse mit Musik. Ja, Musik. Und weißt du, was die dort auch immer sagen? Das ist auch eine lustige Geschichte. Wie gesagt, mein Schwager hatte damals das Bürgerhaus, der war Gastwirt. Und manchmal waren wir so dort und dann haben die immer gesagt, ei, freilich, hier sitzen wir besser als in Butzbach. Und immer, hier sitzen wir besser als in Butzbach. Und dann habe ich gesagt, warum sagen die das immer? Und da sagt mein Schwager, ja, freilich, da ist doch das Frauengefängnis in Butzbach. Butzbach kenne ich auch. Ich habe eine Zeit lang in Frankfurt am Main gewohnt und Butzbach, ja, das ist richtig Fachwerk bis ins Letzte, ja, Fachwerk. Deutsch, Fachwerk und Eiche rustikal. 1990 erschien dann deine erste LP. Wollen wir einen Titel daraus spielen? Ja, gerne. Ich bin gespannt. Du gehst jetzt ja in die Vollen. Ja, das ist eine aus dem... Genau. Lida Feller. Mal lachen. Juhu. So wie ich, in deinem Zimmer brennt kein Licht. Ja, und doch kann ich dich sehen, am dunklen Fenster stehen. Fantasie, ich flieg mit dir einen Augenblick durch diese Nacht. Fantasie bringt mich zu ihm, bevor der neue Tag erwacht. Fantasie, zeig mir den Weg und lass ein Wunder geschehen. Fantasie, nur du allein kannst die Brücke sein, über die wir beide gehen. Geht, wenn zwischen uns das Schweigen steht. Vielleicht war ein Wort zu viel in diesem stillen Spiel. Fantasie,